Als der Regenschirm und die Nähmaschine zu sich kamen, erkannten sie schon einander. Im Folgenden katapultierten sie sich aus dem Rahmen der Metapher und schlugen hart auf dem Boden divergierender Realitäten auf. Und erkannten einander im Hagel von Granaten, funkelnder Blitze und von Gestank durchzogener Abgaswolken aufs Neue. Und hielten nicht inne, sondern suchten sich eine Nische. Von dort sprangen sie in eine Ritze, die sich unversehens vergrößerte und sich zu einem klaftertiefen Loch weitete, aus dem ein tosender Strom von Sätzen, grell geschminkten Wörtern und fluoreszierenden Buchstaben ihnen entgegenquoll, sie mitriss und fortspülte. Die Glocke schlug ein zweites Mal. Die charmanten Hüllen waren abgerissen worden, aber Mauern und Pfeiler standen noch einigermaßen gerade. Zuerst fremdelten sie mit den Umständen, dann betraten sie eine einigermaßen gut erhaltene Bar und bestellten im Licht flackernder Leuchtreklamen Aquavit. Vor dem Fenster zeigte sich eine schwankende Gestalt. Sie taumelte vorüber, an einer weißen Leine geführt von einer vierschrötigen Figur, die in grobes Packpapier eingeschnürt war und obenauf eine schwach glimmende Gitarre befestigt hatte. Regenschirm und Nähmaschine tranken aus, bezahlten, erhoben sich und traten vor die Tür. Es war windstill. In der Ferne bog ein grauer Lieferwagen mit einem grell flammenden Rücklicht um die Ecke. Dorthin strebten sie nun, etwas zögernd, und stürzten über die Schwelle in einen anderen Tag. Die Welt trug Flicken und war aus Fetzen zusammengeklebt. Auch Leder war darunter, Hölzchen und Stöckchen und eine abgegriffene Münze. Es roch stickig. Kleine Feuerchen waren überall angeschürt und dichter Qualm benahm beinahe vollständig die Sicht. Von weit ertönte ein Klingelsignal, das in regelmäßigen Abständen wiederholt wurde. Dabei gewahr sich je eine neue Welt, aber sonst bedeutete es nichts Bestimmtes. Drittens musste dringend die Elektrizität erfunden werden. Mit dem tierischen Magnetismus war durch Abnutzung nicht mehr viel los. Sie erfolgte bekanntlich binnen 7, wenn auch sehr langen Tagen. Plötzlich galt es, strombetriebene Bonermaschinen, Elektrorasierer, Kleingetriebe jenseits des Nanobereichs und variable Metrogeräusche nutzbar zu machen. Mittels des bekannten birnbaumhölzernen Villabretts ergaben sich maßgabsetzende Schochastiken, welche zur Kompilation geeigneter Tonmaterialien befugten. Es bedurfte großer Gelassenheit im Gebrauch, denn das Ergebnis entsprach selten den Erwartungen. Dem Mann in der Menge war das Schnurz, er ließ sich treiben und besaß eine integrierte Geräuschkulisse. Unter einem Glassturz allerdings, wie er sich zu jener Zeit großer Beliebtheit erfreute, sah die Sache schon anders aus. Aufzeichnungen berichten von unkontrollierten Lachanfällen sowie nystagmatischen Augenbewegungen. Auch soll es zur Asphyxie geistiger Getränke geworden sein. Manche rieten, stets einen pneumatischen Saugheber griffbereit zu halten und nach 23 Uhr Ohrenklappen zu benutzen. Abgesehen davon hatte man sich bald an sogenannte Musik gewöhnt, ähnlich wie ans Händewaschen vor dem Essen und die Ablage verbrauchter Journale in ein gewisses Behältnis. Ganz nah dran tat sich Erstaunliches. Der Blick fiel auf eine kleine schwarz umrundete Öffnung, die sich in Bewegung setzte und unter Klangentfaltung zu redieren begann. Die Melodie erinnerte an Chansons, die der große Jacques Last auf der Bühne des Trocadero zum Besten gegeben hatte. Wir saßen vor den bedeutenden Humpen und warteten auf die weißbestrumpften, weit schwingenden Beine der berühmtesten Revue-Girls und ich erinnere mich bildlich, wie ich zu meinem Begleiter Dr. Faulhaber hinüberbeugte und ihn etwas fragte. Was habe ich freilich vergessen? Ich entsinne mich aber aufs Genaueste an die ausgreifende Armbewegung, mit der er präzise auf einen Punkt auf der Bühne deutete. Ich konnte dort nichts entdecken, was meiner Aufmerksamkeit wert gewesen wäre. Der Ober kam in seiner langen Schürze und trug etwas Delikates auf, dessen ich mich nicht mehr recht entsinne. Überhaupt ist meine Erinnerung an diesen Abend ein wenig verschattet, was sicher der dämmerigen Beleuchtung geschuldet war. Als wir später das Lokal verließen, umfing uns dichter Nebel. Wie und ob ich nach Hause gelangt bin, weiß ich nicht mehr. Ich besinne mich auf weißplüschene Laken und ein Glas Kamillentee, aber das war andernorts zu einem anderen Zeitpunkt. In diesem Augenblick schiebt sich auch bereits eine Klappe vor die denkwürdige Öffnung, die sich nicht wieder entfernen lässt. Ich hätte Ihnen gern mehr darüber berichtet. Von der Begegnung mit dem Alten vom Berge hatte ich mir einiges versprochen. Schon recht rasch saß ich ihm gegenüber und hub alsbald zu einem Gespräch an, das ich zunächst mit der Musikindustrie im Allgemeinen, dann dem Muffin-Unwesen, Problemen der Scharfschuhe, dem nachlassenden Alkoholgehalt populärer Getränke, der Entwicklung der Elektrizität, dem Alfang mit Pferdekopf, Fliegenpilzen und noch so manch anderem befasste, was mir seit längerem unduldsam durch den Kopf ging. Rasch verging die Zeit. Die Sache hatte sich irgendwie zu einem Monolog ausgewachsen, welch selbige Erkenntnis mir aber erst zu dem Schwung verhalf, dessen es bedurfte, eigentlich breit abgehandelte Themen recht frisch aufs Neue aufzugreifen und auf spirituell höhere Ebenen zu heben. Unversehens war es dunkel geworden und im Schein einer nunmehr aufleuchtenden Glühbirne gewahrte ich plötzlich und unversehens mein Gegenüber. Nur ein vernutzter, hölzerner Kleiderständer befand sich auf der anderen Seite des Tisches, dem ein kariertes Reiseplaid umgelegt war. Von einer am oberen Ende befindlichen hölzernen Scheibe baumelte ein langer, gehäkelter Bart, während die Spitze von einem gewaltigen Wollfilz gekrönt war, dem ein paar getönte Augenlider aufsaß. Ich nahm einen Schluck. Die Pfeife meines Gegenübers lag noch auf dem Tisch, ihr entstiegen frische Rauchschwaden. Auf der Einbahnstraße zur Erleuchtung herrschte wenig Verkehr. Das hätte mich erstaunen sollen, aber nun war es zu spät. Es war nämlich zu einer Verwechslung gekommen, infolge derer ich in einem ziemlichen Schlamassel festsaß. Aber machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich habe erste Gespräche geführt und es ist trocken und warm. Wenig später legte ich mir einen kleinen Garten an und begann mit einem Handwägelchen einherzuziehen. Außer Flaschen fand sich manch anderweitig Verwertbares, das trug ich fein zusammen. Ab und zu nahm ich einige Stücke davon und ließ sie auf kleiner Flamme braten. Aus dem Spiegel blickte mir, dabei streng und verschmitzt, der Bildermacher entgegen. Ihn lud ich ein in meine Kajüte. Wir saßen auf ausrangierten Rettungsringen. Wenn es dunkel wurde, hub von draußen ein Singen und Klingen an, das alles Metallene in dem kleinen Raum zu Schwingungen versetzte. Wir banden uns dann flaumige Kissen um die Ohren, um den Genuss nicht zu schmälern, und fuhren fort. Werkstück auf Werkstück fertigten wir so. Und nur manchmal dachte ich an die drei kleinen Bären und ob das Wünschen ihnen geholfen hat.